aller gleiche Scheiße gehen nicht die, die, die. Komm, lass denken, ich weiß. Wir fragen uns, bist du nur bescheuert oder taub und blind? Arme Sau, siehst doch nicht, dass hier nur Deutschrock-Fans sind. Wir stehen ein für dieses Leben, doch wir grenzen keinen aus. Außer dich, der nicht verstehen will, dass ein Mensch die Heimat braucht. Der überall und hinter jedem einen Täter sieht. Obwohl der Rest der Welt auch seine Heimat liebt. Kein Zoll zurück, wir haben's schon lang kapiert. Dieses Land war Verbrecher, wir haben's akzeptiert. Lieb mich, friss mich, uns doch scheißegal. Kein Zoll zurück, wir haben's schon lang kapiert. Solange Frieden herrscht, wird von dir Krieg geführt. Sag mal, merkst du nicht, wie du dich selber in die Irre führst? Whoa-ho-ho-ho. Weißt du eigentlich, was du wirklich bist? Kein Funke besser als ein Scheißfaschist. Ich erklär dir, warum das so ist. Warum du für mich das Letzte bist. Du glaubst, du wärst der beste Mensch als ich. Du verurteilst Richtes über mich. Andere Meinung akzeptierst du nicht. Das andere ist dunkel und dich ins Licht. Wie der Verschrecker aus der Oberschicht. Und erkennst dich, was du wirklich bist. Ein akzeptierter Faschist. Unsere Liebsten, unsere Freunde sind von verschiedenster Couleur. Sprechen viele, viele Sprachen, kommen von überall her. Ein Sturm im Wasserglas, um nichts bringt's dabei richtig rum. Wer alles glaubt, was geschrieben steht, bleibt dumm. Weißt du nicht, hast du's nicht gerafft? Weißt du nicht, was du hier gerade machst? Du verfolgst gute Menschen, sonderst wieder aus. Mich überkommt, das kotzt ja nur ne blanker Graus. Kein Zoll zurück, wir haben's schon lang kapiert. Dieses Land war Verbrecher, wir haben's akzeptiert. Lieb mich, friss mich, uns doch scheißegal. Kein Zoll zurück, wir haben's schon lang kapiert. Solange Frieden herrscht, wird von dir Krieg geführt. Sag mal, merkst du nicht, wie du dich selber in die Irre führst? Whoa-ho-ho-ho. Weißt du eigentlich, was du wirklich bist? Kein Funke besser als ein Scheißfaschist. Ich erklär dir, warum das so ist. Warum du für mich das Letzte bist. Du glaubst, du wärst der beste Mensch als ich. Du verurteilst Richtes über mich. Andere Meinung akzeptierst du nicht. Das andere ist dunkel und dich ins Licht. Wie der Verschrecker aus der Oberschicht. Und erkennst dich, was du wirklich bist. Ein akzeptierter Faschist.